Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Revue mit raren Live- und Studioaufnahmen. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Das war die Demo-Version des Who-Songs Disguises, eingespielt von Pete Townshend vermutlich 1966. Die Who-Version erschien auf jeden Fall Ende dieses Jahres auf der 7-Inch-EP Ready Steady Who. Pete Townshend hat seit Anfang der 80er Jahre etliche seiner Demos und bis dato unveröffentlichter Songs in der Scoop-Reihe zugänglich gemacht. Aber es gibt auch andere Anbieter, die darüber hinaus noch weitere Demos ans Tageslicht bringen. Das nächste Stück stammt laut Cover einer CD, die irgendwo in der EU hergestellt wurde, aus dem Jahr 1968 oder 69. Alle Instrumente wurden von Townshend gespielt, aufgenommen hat er die Nummer in seinem Heimstudio. Pete Townshend mit Lone Ranger Street Music. Thank you. Pete Townsend mit einem raren Instrumental aus dem Jahr 1968 oder 69, Lone Ranger Street Music, zu finden auf einem Album aus einer Folge von 5 oder 6 CDs mit Townsend Demos für The Who. PT Demos for The Who heißt die Sammlung, das Label nannte sich dann auch gleich nach den Gitarrenverstärkern, die Townsend lange Jahre bevorzugte, Hi-Watt. Um Raritäten aus Studio und Konzert geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Hier ist noch eine seltene Aufnahme aus der Zeit, als erstmals die Grenzen von Popsongs radikal überschritten wurden. Es ist entweder Ende 1966 oder Anfang 1967. Zeit für eine längere Reise ins Weltall. Thank you. Thank you. ins Weltall und vielleicht auch wieder zurück, das waren Pink Floyd mit einer frühen Version von Interstellar Overdrive. Mindestens 4 Variationen sind von der Nummer überliefert. Die offizielle Studioversion von Interstellar Overdrive erschien auf dem ersten Floyd-Album The Piper Gates of Dawn. Aufgenommen wurde die LP-Version im März 1967 in einem der EMI-Studios an der Abbey Road, produziert von EMI-Produzent Norman Hurricane Smith. Der US-Produzent Joe Boyd hatte vorher im Februar schon eine etwa doppelt so lange Version während der Aufnahmesession zur ersten Floyd-Single dokumentiert. Diese Version wurde für den Film Tonight Let's All Make Love in London verwendet. Der Soundtrack des Films inklusive 16 Minuten Interstellar Overdrive wurde erstmals 1990 auf CD veröffentlicht. Vor ein paar Wochen fiel mir dann eine Pink Floyd CD in die Hände, die neben anderen Schätzen 2 weitere Versionen davon enthält. Eine ist nur ausschnittsweise überliefert, sie wurde am 20. Januar 1967 im legendären UFO-Club in London mitgeschnitten, anlässlich eines Dokumentarfilms, der etwa 2 Wochen später vom Sender Granada TV ausgestrahlt wurde. Die Version, die gerade zu hören war, war eine weitere Studioversion. Sie muss noch ein paar Wochen vorher entstanden sein, also Ende 1966 oder im Januar 67. Diese Version war gerade komplett zu hören. Sie tauchte wiederum zuerst im Soundtrack eines Films auf. San Francisco heißt er. Und in der Jetztzeit ist er auf der Raritäten-CD erschienen, The Next Projected Sound of 67 von Pink Floyd mit Syd Barrett noch an der Gitarre. Wir kommen noch einmal zurück in die Londoner Abbey Road. Es ist der 16. September 1968. In einem der EMI-Studios arbeiten 3 Musiker von 7 Uhr abends bis um 3 Uhr nachts an einem neuen Song. 67, zum Teil natürlich unvollständige Versuche, werden aufgenommen. Während Take 35 kam der Sänger, Gitarrist und Komponist der Nummer auf andere Ideen. Los Paranoias! Los Paranoias invite you to. To just enjoy us. I can't make it. Come on, you can do it, baby. Come on and join Los Paranoias. Just enjoy us, Los Paranoias. Oh, Los Paranoias. Come on, enjoy us. Harmony. Los Paranoias. Come on, enjoy us. Los Paranoias. Come on, enjoy us. We're the Los Paranoias. We're here to sing for you. And what if you want us to? We will sing a little song for you, Los Paranoias. Come on, enjoy us. Los Paranoias, come on and just enjoy us. You know you sit back by the fire, baby. Come and get higher with Los Paranoias. Just enjoy us, sit back and enjoy the paranoia, paranoias. And you take some drum. Joyous Paranoias. Want to enjoy. Die Beatles in einem der Abbey Road Studios im Sommer und Spätsommer 1968. Los ging's mit einer Abschweifung vom McCartney-Song I Will. Während einer Session ohne George Harrison nahmen Paul, John und Ringo 67 Takes von I Will auf, Während Take 35 tauchte dann plötzlich der improvisierte Song Los Paranoias auf, mit einem fabelhaft skettenden Paul McCartney. Aus dieser Art zu singen hätte er auch eine Karriere machen können. Nach Los Paranoias gab es eine frühe Version von Lennons Sexy Sadie. Bekanntlich wurde der Song von seiner Enttäuschung über den Guru Maharishi Mahesh Yogi inspiriert. Bei dieser Aufnahmesession baute Lennon noch ein paar Obszönitäten ein und zwischendurch erklang auch noch ein unfreundlich klingender Erinnerungsblues an den Ende 67 verstorbenen Beatles-Manager Brian Epstein. Dank Mark Lewisons akribischen Tagebüchern der Beatles-Sessions sind solche Details überliefert und nicht zuletzt auch dank der Beatles. Die beauftragten nämlich Toningenieure damit, interessante Konversationsschnipsel, Improvisationen oder einfach blöde Laien, die sich auf den Sessionbändern fanden, zusammenzuschneiden. Immerhin drei ganze Bänder wurden damals zusammengestellt. The Beatles Chat. Das Label Pear Records, zu Deutsch Birneplatten, hat wohl Zugang zu solchen Bändern gefunden und die Aufnahmen für Fans, die alles von den Beatles brauchen, veröffentlicht. Studiowahn und Bühnenfieber heißt diese Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Noch bis um 3 Uhr gibt's heute Nacht ausschließlich Raritäten aus Studio und Konzert. Eine Alternativversion von Brown Sugar war das, aufgenommen laut Dieter Hoffmanns exzellentem Stones-Schwarzbuch am 18. Dezember 1970 in den Olympic Studios in London. Die Solo-Gitarre spielte Eric Clapton. So genau wie diese Brown Sugar-Version lässt sich die nächste Stones-Nummer nicht datieren, zwischen 1969 und 1972 würde ich vermuten. Ganz klar aber wird bei der Nummer, wieso Gitarrist Mick Taylor damals so ein Gewinn für die Stones war. Hillside Blues. Be too out. Das waren gleich zwei Stones-Nummern hintereinander von der Raritäten-Doppel-CD Hillside Blues. Los ging's mit etwa 6 Minuten aus dem Hillside Blues selber und danach die Stones als Power-Duo plus Sänger Mick Jagger. Keith Richards waren zu hören und Charlie Watts. Highway Child heißt die Nummer. Veröffentlicht wurde diese und 28 andere Rare Tracks aus den Jahren 68 bis 72 von der Firma Homer Entertainment Network. Knapp 2 Stunden mit Raritäten zwischen Studiofieber und Bühnenwahn gehen so langsam zu Ende. Ich sag schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Zum Schluss zurück in die Gegenwart. Auf der schon erwähnten Beilage-CD des New Musical Express vom 14. Februar dieses Jahres gibt es auch eine prima Live-Version von Are You Gonna Be My Girl von der australischen Band Jet, mitgeschnitten im Londoner Astoria während der NME Rock'n'Roll Riot Tour 2003. Jet, Are You Gonna Be My Girl? Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. You look so fine that I really want to make you mine. Hey, 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need a money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? So 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. Yeah, I say you look so fine that I really wanna make you mine. Yeah, 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need a money with a face like that, do you? Good enough. I said, come on! That's better. I said, are you gonna be my girl?